Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 58. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mein heutiger Gast ist Doris Grossi. Da am Ende der Sendung etwas Zeit blieb, habe ich mir erlaubt, im Anschluss an unser Gespräch selbst noch einen kurzen Abschnitt zu lesen. Schon um die Passage mit der Erwähnung Moskowskis nachzuliefern, auf die Doris Grossi Bezug genommen hatte. Zweites Kapitel: Die Erfindung der Antike. Nichts Modernes ist mit etwas Antikem vergleichbar. Mit Göttern soll sich nicht messen irgendein Mensch. Wilhelm von Humboldt. Der Griechen Weisheit ist gar viehisch. Luther. Griechenland ward die Wiege der Menschlichkeit, der Völkerliebe. Herder. Humanität ist etwas so sehr Ungriechisches, dass die Sprache nicht einmal ein Wort dafür hat. Williamowitz. Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit. Schiller. In den Griechen schöne Seelen, goldene Mitten und andere Vollkommenheiten auszuwittern, von dieser Niaiserie allemande war ich durch den Psychologen behütet, den ich in mir trug. Nietzsche. An Seel und Leib gesund sind durchaus nur die Griechen. Dagegen ist unsere Welt ein großes Haus der Siechen. Rückert. Die ganze Kultur der Griechen war rings von Hysterie beschlichen und umstellt. Die Griechen sind toll gewesen. Bar. Die Stiftung der Wissenschaft wird für immer der Ruhm der Griechen bleiben. Lotze. Ihrem Geist fehlt die geduldige Besonnenheit, um von besonderen, fest umschriebenen Tatsachen zu allgemeinen Wahrheiten den einzig sicheren Pfad emporzusteigen. Dubois, Raymond. Die Alten lebten für das Diesseits. Den Griechen ist die irdische Wirksamkeit alles. Curtius. Seltsames Gerede. Die Griechen mit ihren Gedanken nur aufs Diesseits gerichtet. Im Gegenteil, wohl kein Volk, das an das Jenseits so viel, so bang gedacht hätte. Rode. Ihre Geistesveranlagung führte die Griechen dazu, das Leben als einen Lustwandel aufzufassen. Taine. Man hatte es vor allem zu tun mit einem Volk, welches in höchstem Grade seine Leiden empfinden und derselben bewusst werden musste. Burckhardt. Jeder hat noch in den Alten gefunden, was er brauchte oder wünschte. Vorzüglich sich selbst. Friedrich Schlegel. Der Herr in der Extrapost. Mittwoch, den 24. September 1755, bestieg ein hochgewachsener, schon ein wenig ältlich aussehender Herr, von olivfarbigem Teint, hastigen und schwerfälligen Bewegungen und gelehrtem Gesichtsausdruck in Dresden die Extrapost, um sich über Bayern und Tirol nach Italien zu begeben. Am 15. November fuhr er durch die Porta del Popolo in Rom ein und nahm damit gewissermaßen die ewige Stadt in Besitz. Dieser Herr war der preußische Literator Johann Joachim Winckelmann, Verfasser einer in Fachkreisen sehr beifällig aufgenommenen kleinen Kunstabhandlung über die Nachahmung der griechischen Werke. Dieser Alpenübergang und Einzug in Rom war eine der denkwürdigsten Tatsachen der neueren Kulturhistorie, ebenso bedeutsam für die Geschichte der deutschen Kunst und Literatur, wie es die Romfahrten der Staufer für die Geschichte der deutschen Politik und Religion gewesen waren. Und zugleich der Ausdruck einer der verhängnisvollsten Verirrungen des deutschen Geistes, die diesen viele Jahrzehnte lang beherrscht und in höchst eigentümlicher Weise von seiner Entwicklungsbahn abgelenkt hat. Winckelmann war von Beruf Archäolog, Historiker und Philolog, Ästhetiker, Kritiker und Philosoph, Museumsdirektor, Archivar und Bibliothekar, Dragoman, Cicerone und Connoisseur. In Wirklichkeit aber nie etwas anderes als das, womit er seine wissenschaftliche Laufbahn begonnen hatte. Rektor und Pädagog. Er ist einer der gewaltigsten Schulmeister gewesen, die das deutsche Volk und die Welt gehabt hat, und einer der verschrobensten. Wie alle geborenen Magister, sehr nützlich durch die Fülle und Eindringlichkeit seiner Belehrung und sehr schädlich durch ihre verfälschende Einseitigkeit und eigensinnige Dogmatik. Das Genie unter den Völkern. Kein Volk hat eine so breite und wechselvolle Geschichte gehabt wie die Griechen. Der Grund hierfür liegt in ihrer einzigartigen Genialität, die es ermöglicht hat, dass man aus ihnen buchstäblich alles machen konnte. Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Genie und dem Talent besteht darin, dass dieses eindeutig, jenes aber vieldeutig ist. Vieldeutig wie die Welt, die es komplett in sich abspiegelt. Wie es Dutzende von Hamlet-Auffassungen gibt, so sind auch vom wandelbaren Bewusstsein der gneisenden Nachwelt die verschiedenartigsten Auslegungen und Wertungen an das Griechentum herangetragen worden. Alle sind falsch und alle sind richtig. Die unschätzbare Bedeutung der hellenischen Kultur für die Menschheit besteht darin, dass sie stets die bereitwillige Form, das schöne Gefäß, zu bilden vermochte, worein jedes Zeitalter und jeder Mensch sein eigenes Ideal gießen konnte. Was ist nun ein Ideal? Das, was man gleichzeitig ist und nicht ist. Niemand wird etwas, das er nicht latent in sich trägt, zu seinem Ideal erheben. Aber ebenso wenig etwas, das er bereits verwirklicht hat, ja auch nur verwirklichen kann. Das Ideal ist unser Ich und zugleich unser Nicht-Ich. Unser ergänzender Gegenpol, die platonische andere Hälfte, die wir auf unserem ganzen Erdenweg ebenso vergeblich wie unermüdlich suchen. Diese beiden entgegengesetzten Tendenzen, im Ideal eben sowohl sich selbst als auch sein zweites und höheres Selbst, sein komplementäres Gegen-Ich, wiederzufinden, vermischen sich ununterbrochen miteinander und machen die Psychologie aller Idealismen zu einem fast unentwirrbaren Problem, umso mehr als diese Zwiespältigkeit meist nur dem Betrachter zu Bewusstsein kommt. Die Aufklärung zum Beispiel erblickte in den Alten zwar einerseits lauter rationalistische Popularphilosophen des 18. Jahrhunderts, aber rühmte doch auch andererseits an ihnen ihre Natürlichkeit und Kraft, Einheit und Einfachheit als Widerspiel der verstandesmäßigen Verkünstelung und Zerstückelung der Gegenwart. Die Burckhardt-Schule, die in Nietzsche gipfelt, sah die Griechen als tragisches und romantisches Volk, aber zugleich auch als Meister des Lebens, als Virtuosen des Willens zur Macht und ihre gesamte Kultur als den gelungenen Versuch einer Selbstheilung von der Romantik. Augusteische, karolingische und ottonische Renaissance. Die erste große Wiederbelebung der Antike fand noch innerhalb der Antike statt, im goldenen Zeitalter des Kaisers Augustus. Damals wurde zum ersten Mal an die Kunst, die seither oft wiederholte Forderungen erhob, durch Nachahmung anerkannter griechischer Meisterschöpfungen selber zur Meisterschaft zu gelangen. Infolgedessen kopierte Virgil Homer, Horaz, Archilokos und Anakreon, Ovid, Theokrit und Livius, Thukydides. Und gerade dadurch, dass in diesen Werken alles aus zweiter Hand artistisch angequält und errechnet war, erlangten sie jene wachsfigurenhafte Modellkorrektheit, die ihre Schöpfer schon bei Lebzeiten zu Schulautoren gemacht hat. Obgleich nun die Römer die griechische Literatur aller Epochen ziemlich wahllos ausschrieben und persönlich in ihrer Kulturstufe den Alexandrinern weitaus am nächsten standen, gewöhnten sie sich doch schon bald daran, das perikleische Schrifttum als das ausschließlich Maßgebende anzusehen. Gleichzeitig wurde von ihnen in Baukunst und Plastik ein bis zur Leere gereinigter Stil als der allein klassische dekretiert, was wiederum nur dadurch ermöglicht wurde, dass er bloß rezipiert war. Denn ein lebendiger, aus der Zeit geborener Stil ist niemals klassisch. Diese Traditionen haben unter gewissen Abwandlungen die gesamte römische Kaiserzeit beherrscht. Dann kam das Chaos und als es sich einigermaßen zu klären begann, erfolgte gegen Ende des 8. Jahrhunderts als zweite große Renaissance die karolingische, in der Karl der Große mit dem römischen Kaisertum auch die alte römische Kultur zu erneuern suchte. Sein Wunsch war, aus Aachen ein christliches Athen zu machen. Aber man las an seinem Hofe fast ausschließlich Römer. Ovid und Virgil, Sallust und Sueton, Terenz und Martial, Cäsar und Cicero. Für die Söhne der Adeligen war der Besuch der Lateinschule obligatorisch. Ja, der Kaiser dachte sogar eine Zeit lang daran, das Lateinische zur Volkssprache zu machen. Einen etwas abweichenden Charakter trug die ottonische Renaissance, die in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts fällt. Der Sohn Ottos des Großen, Otto II., vermählte sich mit der griechischen Prinzessin Theophano und diesem Bunde zwischen Germanien und Hellas entspross Otto III., der von einer römischen Welttheokratie der deutschen Kaiser träumte und schon mit 22 Jahren verstorben, in seiner Abstammung und ikarischen Laufbahn in der Tat an Euphorion erinnert. Er konnte perfekt Griechisch, bevorzugte die byzantinische Tracht und Etikette und war, wie sein Lehrer Gerbert, die gelehrte Leuchte des Jahrhunderts, von ihm rühmte, mehr ein Grieche und Römer als ein Deutscher. Indes hat die ottonische Renaissance ebenso wenig wie die karolingische, die griechische Literatur und Kunst in den mitteleuropäischen Gesichtskreis gebracht. Die namhaften Autoren befinden sich in beiden Zeitaltern gänzlich unter lateinischem Einfluss. Die Griechen las man bestenfalls in lateinischen Übersetzungen. Nur die irischen Gelehrten verstanden ein wenig Griechisch und im Kloster von St. Gallen gab es eine Zeit lang als Kuriosität Ellinici Phratres. Das hellenische Schrifttum ist fast ausschließlich durch die Byzantiner in die Neuzeit herübergerettet worden. Die Renaissancen der Neuzeit. Was die italienische Rinascita anlangt, so haben wir bereits im ersten Buch darauf hingewiesen, dass sie ebenfalls vorwiegend eine Wiedererweckung der altrömischen Kultur war. Der Versuch einer Rückkehr zur Kunst- und Weltanschauung der heimischen Vorfahren. Dass der erste große Propagandist der Antike Petrarca kein Griechisch verstand und dieses auch später nur auf der Platonischen Akademie in Florenz getrieben wurde und dass man überhaupt aus dem ganzen antiken Erbe nur einen Fundus von äußerlichen und noch dazu missverstandenen Dekorationselementen übernahm, allerlei untergeordnete und aufgesetzte Bauteile, mechanisch angeeignete Redefloskeln und pompöse, aber billige Allegorien. Man erklärte häufig und mit Nachdruck, dass Italien immer höher gestanden habe als Griechenland und hatte gegen griechische Studien einen betonten Widerwillen. Das Ideal der Humanisten war der gebildete Römer der späten Republik, dessen Kultur sich auf staatsmännischer, militärischer und landwirtschaftlicher Tüchtigkeit und einer affektierten Epigonenleidenschaft für gelehrte Poetasterei, Rhetorik und Philosophasterei aufbaute. Ein bereits abgeschwächtes, zersetztes, verschobenes Römertum, das mit einer eigenen Vergangenheit schauspielerte. Das Griechentum aber, das die Renaissance konzipierte, war ganz ebenso wie im Mittelalter ein durch die Römer und dann noch einmal durch die eigene Zeit hindurchgegangenes, also ein Griechentum dritten Grades. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Repristination der Antike unter Ludwig XIV. Sie ist rein lateinisch und die Hellenen Racines, Pugets und Poussins sind Römer mit griechischen Spitznamen. Auch die Scavi, die Ausgrabungen der verschütteten Ruinen von Herculaneum seit 1737 und Pompeji seit 1748 und die ungefähr um dieselbe Zeit entdeckten Baureste von Paestum und Agrigent, die in stützender Wildnis durch Jahrtausende erhalten, dem modernen Auge zum ersten Mal die vollkommene Form eines altgriechischen Tempels enthüllten, sah man zunächst noch unter dem Einfluss des italienischen Fundorts mit römischen Augen an. In Deutschland war noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Hellenistik eine theologische Disziplin. Das Griechische, soweit man es überhaupt betrieb, wurde nur erlernt, damit man das Neue Testament lesen könne, und es wurde denn auch unter die orientalischen Sprachen gerechnet. Homer und Herodot, Aeschylus und Sophokles las man hier und da, aber nie im Urtext, und viele Gelehrte kannten sie kaum dem Namen nach. Die griechische Literatur, sagte Winkelmann, ist aus Deutschland fast ausgestoßen. Durch den Genius dieses einen Mannes taucht nun das Phänomen Hellas wie eine verzauberte Insel aus dem Meer der Vergangenheit, freilich nur als täuschende Luftspiegelung, aber gleichwohl in einem reinen und scharfen Glanz, der die Zeitgenossen beglückte. Gegen Winkelmanns berühmten Programmsatz, der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn möglich, unnachahmlich zu werden, sei die Nachahmung der Griechen, richtete Klopstock die Verse, nachahmen soll ich nicht und dennoch nenne dein ewig Lob nur immer Griechenland. Wem Genius in seinem Busen brennet, der ahmt den Griechen nach, der Griech erfand. In der Tat, womit könnte ein Denker oder Künstler sich und seiner Zeit ein größeres Armutszeugnis ausstellen, als durch den Rat irgendetwas, wie groß es auch sei, nachzuahmen? Und doch war Winkelmann nichts weniger als ein ideenloser und fantasiearmer Kopf, vielmehr ein Genie der Invention, so gut wie der Grieche. Denn auch er hat etwas erfunden, nämlich den Griechen. Das falsche Klassenpensum. Wir wissen heute, dass das Altertum nicht antik war. Wer die griechischen Schriften naiv und unphilologisch liest, der wird finden, dass in Plato und Demosthenes weniger Altertümliches war als in Mendelssohn und Professor Unrath. Und dass die Gebärde der europäischen Medea weniger klassisch gewesen sein muss als die Geste der Charlotte Volta. Was den sogenannten humanistisch Gebildeten vom Altertum zurückgeblieben ist, sind einige tote Kostümstücke mit Leier, Peplos, Lorbeer, Myrte, Olivenkranz. Es geht ihnen wie Faust, der von der griechischen Helena nur ein leeres Kleid in der Hand behält. Der Rest ist Wolke. Wir wissen heute, dass es den Griechen mit dem Sonnenauge und den Römer mit der Erzstirn niemals gegeben hat. Aus dem sehr einfachen Grunde, weil es ganz unmöglich ist, dass es solche Menschen zu irgendeiner Zeit und an irgendeinem Ort gegeben haben kann. Wir wissen heute auch, woher die Ästhetik und Geschichtsauffassung der deutschen Klassiker ihren Ursprung genommen hat. Aus Lehre und Vorbild der Generation, die ihnen vorherging. Einer Generation von physisch und seelisch unterernährten Magistern, verkümmerten Bücherwürmern und schiefgewachsenen Kunstpedanten aus der staubigen Enge der Bibliotheken und Schreibstuben, der lichtarmen Stickluft, der kleinen Provinzgassen, der Lebensschwere der verwinkelten und verkräuselten Miniaturwelt der deutschen Barocke. Wir empfinden heute nicht die Antike, sondern diese Welt als eine historische, in ihrer Alterswurmstichigkeit, ihrem Geruch von Holzpflaster und Tranlampe, ihrer Anämie aus eiweißarmer Kost und ihrem rührend skurrilen Bemühen, sich durch steifen Wissensprunk, prätentiös angehäufte Eigennamen und Büchertiteln, Tiefgang und Gravität zu geben. Überall kommt trotz dem Willen zur Schmucklosigkeit und dem Lob der klassischen Simplizität das Ornament, die Passamentarie hervor. Und was verstand man denn überhaupt unter der vielgerühmten und als leuchtendes Vorbild promulgierten Einfachheit der Alten? Nichts anderes als die notgedrungene geistig und körperliche Bedürfnislosigkeit des deutschen Hauslehrers, Prorektors und Reisebegleiters. Sie waren glücklicherweise nicht einfach, diese Griechen und Römer, sondern sehr verwickelt, sehr unberechenbar, sehr anspruchsvoll und vor allem späte Menschen. Dagegen verwechseln diese Männer einer eben erst wieder zu geistigem Leben erwachten Anfangszeit einige schlechte Gipsabgüsse und verdorbene Skolientexte mit den Griechen. Und dann verwechseln sie die Karikatur und Marionette von Hellenentum, die sie sich daraus konstruiert haben, mit sich selbst. Ein Volk, dessen hervorstechendste Eigenschaft in der reizbarsten, beweglichsten Fähigkeit des Aufnehmens in einer hypertrophisch entwickelten Gabe des Sehens bestand, neu entdeckt und verstanden von einer Menschengruppe, die überhaupt noch nicht gewöhnt war, von ihren Augen Gebrauch zu machen, die ihr ganzes Weltbild aus Beschreibungen, Buchexzerpten und Urteilen über Urteile anderer hatte. Das Groteske aber war die Wirkung. Sie war etwa so, wie wenn ein monomanischer, aber ungemein tüchtiger Gymnasiallehrer in eine Klasse tritt, die aus lauter sehr lebhaften, begabten und wissbegierigen Schülern bestand und nun durch seinen Unterricht deren Geist ein für allemal in eine schiefe und rückläufige Bewegungsrichtung zwingt. Die ganze klassische Dichtung wurde zur Atelierdichtung. Die Dramen, Romane, Gedichte, Abhandlungen der Klassiker haben kleine Fenster, Zimmeratmosphäre, künstliche oder höchstens Interieurbeleuchtung, starke Linien, aber blasse Farben. Alles ist eng, notdürftig, ventiliert, verhängt, halbdunkel, alkovenhaft. Und dies alles als Nachahmung der Griechen, die ihre Schaustücke, Bildsäulen und Gemälde im Freien sowohl herstellten wie aufstellten, ihren künstlerischen Sport, ihre Philosophie, ihre Rhetorik auf der Straße betrieben, ihre politischen Versammlungen und Gerichtsverhandlungen, Götterkulte und Theatervorstellungen niemals in geschlossenen Räumen abhielten und überhaupt die Plenärmenschen par excellence waren. Schiller, eines der stärksten deutschen Temperamente, Goethe, dessen ganzes Leben, Denken und Gestalten im organisierten Schauen bestand, ganze Generationen der deutschen Bildnerei und Malerei, die ihrer innersten Anlage nach von jeher zum Naturalismus bestimmt war, ja sogar die Führer der angeblich antiklassizistischen romantischen Schule, sie alle übernahmen das klassizistische Pensum. Und Napoleon, der wilde tausendäugige Sohn der Tatsachen, hatte als Imperieur nichts Eiligeres zu tun, als den leeren, lackierten Empire-Stil über Europa zu verbreiten. Der klassische Grieche. Wenn wir dieser Auffassung des Altertums glauben wollten, so hätte die Hauptbeschäftigung der Griechen und Römer offenbar darin bestanden, fleißig Winkelmann zu lesen. Wie ja auch die Naturkinder Rousseaus zweifellos den Kontrast sozial auswendig kannten. Diese sonderbare Rückkehr zur Antike ist nur zu verstehen aus einem tiefen Bedürfnis und letzten Versuch, in einer Welt der reinen Maße und Proportionen, der lichten Ordnung und leichten Überschaubarkeit, Selbstbegrenzung und Unkompliziertheit, Erholung und Ausruhen von der eigenen Problematik, schweifende Formlosigkeit und verwirrende Vielfältigkeit der Bestrebungen, Beziehungen, Aspekte zu finden. Der Klassizismus ist aus der Angst des modernen Menschen geboren. Dabei ist es aber andererseits höchst merkwürdig und eine Art unfreiwillige Selbstironie, dass man das Ideal der Antike im Alexandrinismus fand, der süßlich, schwülstig und literarisch gewordenen Bildnerkunst der griechischen Barocke. Man suchte sich eben doch instinktiv heraus, womit man noch am ehesten verwandt war. Die griechische Décadence als das antike Ideal, ein Griechentum, das schon keins mehr war, als stärkste Zusammenfassung hellenischen Wesens, das eigentlich ist der unbewusste Kern der klassischen Theorie. Als die Blüte der griechischen Kunst erschienen Winkelmann Werke wie der Apoll von Belvedere, der Herkules von Belvedere, die Niobiden, die in Wahrheit überreife, welke und sogar schon ein wenig angefaulte Früchte des hellenischen Schaffens waren. Und vor allem dachte damals jedermann, wenn das Wort griechische Kunst ausgesprochen wurde, sofort fast zwangsläufig an den Laokoon, dieses ebenso prachtvolle wie herzlose Virtuosenstück einer schauspielerischen Verstandeskunst, die sie in dieser Mischung aus Brutalität und Sensitivität, ernüchternder Berechnung und überwältigendem Raffinement nur in glänzenden Niedergangszeiten hervorzutreten pflegt. Gleichwohl abstrahierte man von diesen Werken in glückseliger Ahnungslosigkeit das Ideal der edlen Einfalt und stillen Größe, für das übrigens im griechischen Leben auch sonst nirgends Platz ist, denn bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts hat die griechische Kultur noch etwas durchaus Steifes, Gebundenes, Hieratisches, ja, wenn das Wort erlaubt ist, Gotisches. Die Kunst und Dichtung ist fromm, eckig, archaisch, die Männer tragen steife, golddurchwirkte Gewänder und barbarischen Schmuck, Zöpfe und geflochtene Bärte, die Frauen Chignons und Korkenzieherlocken. Am Ende des Jahrhunderts aber, so schnell ist das Tempo der griechischen Entwicklung, herrscht bereits der vollste Naturalismus im Staat. Gesellschaft, Tracht, Philosophie, Theater und im nächsten Säkulum setzt bereits der Alexandrinismus ein. Wo ist da Raum für den klassischen Griechen? Die Gründe, aus denen dieses Phantom überhaupt zustande kommen konnte, werden wir noch näher zu erörtern haben. Sie bestehen für die Architektur und Skulptur in der irrigen Annahme der Achromie, der toten Farblosigkeit der Gebäude und Bildwerke, für die Dichtung in dem Verlust der begleitenden Musik, die hier eine ähnliche Rolle gespielt haben muss, wie die Bemalung der Plastik, selbst für die Prosa, in dem Untergang des charakteristischen Tonfalls, des Tempos, des Jargons. Und allgemein gesprochen war diese Fiktion erstens ein Phänomen der verklärenden, steigenden, konzentrierenden und perspektivisch verkürzenden Distanz, zweitens ein Resultat der Eintragung eigener Züge in eine fremde Wesenheit und drittens eine Folge der Verwechslung des Lebens mit dem Kunstwerk, dessen Funktion gerade auf seiner höchsten Stufe Widerlegung, Kompensation, Umkehrung des Lebens ist. Trotzdem bleibt es immer noch ein Rätsel, wie diese Vorstellung vom Griechen entstehen konnte, dessen so ganz anders geartetes Wesen jedem Unbefangenen aus tausend Zügen in die Augen springen muss. Man denke bloß an die platonischen Dialoge, an die Philosophenbiografien, an die Redner und an die Charaktere des Theophrast, an die gesammelte alte, mittlere und neue Komödie und an die ganze griechische Geschichte, die die turbulenteste, chaotischste und skandalöseste der Welt gewesen ist. Liebe Doris, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du ein persönliches Verhältnis zu Egon Friedell? Also vielen Dank für die Lektüre. Ich habe einen schönen Tag mit Lesen verbracht. Vielen Dank dafür. Ich finde ja, dass man Friedell nicht lesen kann, sondern studieren kann. Als Studium, Lektüre ist er sensationell, er ist umfangreich. Es hat mir eine Freude gemacht, speziell an den Teil zu kommen, in der er die Achromie entdeckt, in der er dieses Irratum, den großen Fehler, den wir in unserer bildlichen Vorstellung von der Antiken haben, die ganz in Weiß getaucht ist, auslöscht. Und das macht er mit dem Johann Joachim Winckelmann, der 1717 in Stendal geboren wurde und bis 1768 in Triest gelebt hat, wo er dann gestorben ist. Und von da aus gewirkt hat, macht er einen Bogen bis zum Alexander Moskowski, der meine nächste Lektüre sein soll. Ich freue mich schon riesig, wenn er diese Reise antreten wird, oder ich sie mit ihm besser gesagt, zu den Inseln der verschiedenen Organisationsmodelle, also der Lebensformen bis zum Exzess gedacht oder sagen wir konsequent weiterverfolgt. Mir ist auf den wenigen Seiten, die gleich auf den gelesenen Text folgen, er sagt da, man wird natürlich niemals genau angeben können, wie das alte Hellas in Wirklichkeit ausgesehen hat. Aber man kann ziemlich genau sagen, wie es nicht war. Nämlich nicht so, wie das 18. Jahrhundert es sich vorstellte, sondern bunt und gebrochen, nervös und irisierend, unbeherrscht und tumultös. Und derart bunt beschreibt also Egon Friedell hier ein Bild und ein transportiertes Bild von einem Altertum, das wir da alle in uns tragen. Was immer an Winkelmann gefällt, ist der kreative Teil. In dem berühren die beiden einander ja. Beide vermitteln ein sehr persönlich geprägtes Bild. Nur bei Winkelmann passiert das unbewusst. Winkelmann hat sich, glaube ich, schon da sehr im Besitz eines fundierten Wissens geweint, während Friedell das ganz absichtlich macht, weil er sagt, eine objektive Geschichtsbetrachtung ist gar nicht möglich. Also versuche ich es auch gar nicht erst. Wie geht's dir mit diesem subjektiven Bild, das er vermittelt? Ja, das finde ich ganz besonders interessant an seinem Text, weil er dann auch Schauspielerinnen auftreten lässt zwischendurch und scheinbar ganz zusammenhanglos. Es tauchen immer wieder Personen auf, die mich interessieren. Es ist umfangreich. Er gibt ein vielschichtige Lektüre auf und diese Subjektivität von seinem Zeitpunkt aus gesehen. Und genau dieser Zeitpunkt, den er hier mit einfließen lässt, wie bewusst das auch immer sein mag, interessiert mich rasend, macht mich also ganz gespannt schon auf die Lektüre von Moskowski beispielsweise oder anderen Namen, die er da so umfangreich zitiert. Bewusst war ihm das durchaus. Also er schreibt sogar explizit im Vorwort und auch an anderen Stellen, dass es, wenn man über ein vergangenes Zeitalter berichtet, man immer ein Bild seines eigenen Zeitalters. Ja, dieser Filter, den er erwähnt, also im Text auch. Und wir kennen, ahnen und wissen ja auch gewissermaßen um diese Art Filter oder Couleur einer bestimmten Zeit. Trotzdem, was er hier vermittelt, ist ein sehr klar, also ein sehr umfangreiches Werkzeug, weil er diesen Rundumblick immer wieder versucht. Also er bleibt nicht still in seiner Erzählung, sondern er erzählt hier, wie Europa sich am Supermarkt Athen bedient hat, beispielsweise. Hast du bisher schon was gelesen gehabt von ihm? Ja, da kommt die gute und ebenfalls, wie sollte man sagen, klassische Antwort, punktuell, sehr wohl. Ich habe 3 von seinen 5 Büchern zu Hause stehen und ich schaue immer wieder hinein, habe sie mitgebracht aus den kunsthistorischen Vorlesungen von Peter Gorsen, der den Friedell in seinen Lectures präsentiert hat und immer als Buchtipp weitergegeben hat. Buchtipps finde ich eine ganz tolle Sache und die Lektüre von Egon Friedell, denke ich, steht demnächst auf meinem Speiseplan. Der romantische Grieche. Man wird natürlich niemals genau angeben können, wie das alte Hellas in Wirklichkeit ausgesehen hat. Aber man kann ziemlich genau sagen, wie es nicht war. Nämlich nicht so, wie das 18. Jahrhundert es sich vorstellte, sondern bunt und gebrochen, nervös und irisierend, unbeherrscht und tumultös und ganz und gar nicht abgeklärt. Sein Zentrum Athen war ein Farbenkasten, mitten in eine grell pittoreske Natur gesetzt, mit der deutlichen Absicht, sie noch zu überschreien. Eine charmante Spielzeugschachtel von Stadt, wie man sie in nachantiken Zeiten niemals wieder gesehen und leider nicht einmal nachzuahmen versucht hat. Angefüllt mit geschmackvoll und amüsant kolorierten, lebensgroßen Stein- und Tonpuppen, prachtvoll und lärmend vergoldeten Kolossalfiguren, schillernden Fayencen, koketten Nips und zierlichen Terrakotten. Und dazwischen Menschen, die mit allem und jeglichem spielten. nicht nur mit ihren Leibes- und Redeübungen, ihrer Kunst und Erotik, sondern auch mit ihrer Wissenschaft und Philosophie, ihrer Justiz und Volkswirtschaft, ihren Staaten und Kriegen und sogar mit ihren Göttern. Immer in Motion und Emotion. Ungeheuer viel und schnell sprechend, was allein schon die Vorstellung der Klassizität aufhebt, jedoch trotzdem in Betonung und Aussprache, Wortstellung und Satzgefüge die letzten Feinheiten beobachtend. Ihr Theater, eine Mischung aus Ballett, Marionettenspiel und Volkskonzert. Ihr eigentliches Theater aber ihr tägliches Parlament. Ihre Frauen, Schmuckattrappen für die Zimmerdekoration. Ihre Philosophen, originelle Tagediebe und Buffoni. Und ihre Religion, ein organisierter Karneval und Vorwand für Ringkämpfe und Wettläufe, Aufzüge und Gelage. Durch seine große Fantasie, seine Kardinaleigenschaft, war der Helene in besonders hervorragendem Maße zum Lügen und zum Leiden prädestiniert. Man darf geradezu von einer endemischen Verlogenheit des griechischen Volkes sprechen, gegen die ein paar Ausnahmsmenschen immer vergeblich und übrigens ziemlich schüchtern angekämpft haben. Überhaupt war eine individuelle und soziale Ethik nur bei einigen weltabgewandten Philosophen, bei allen übrigen aber nicht einmal im Ansatz vorhanden. Und wenn man nicht ganz bestimmt wüsste, dass die Gymnasiasten von den griechischen Schriftstellern nicht ein Wort verstehen, so müsste man ihre Lektüre nicht nur aus dem Schulunterricht streichen, sondern auch privatim als höchst unmoralisch verbieten. Auf den Erwachsenen aber wirken die Griechen wie schöne Raubtiere, die man rein ästhetisch wertet, oder wie gewisse Theaterfiguren, deren geniale Charakteristik man bewundert, ohne mit den Charakteren selbst einverstanden zu sein. Und im Übrigen bestand die versunkene griechische Kultur auch zur Zeit des Perikles im Gehirn eines Durchschnitts-Atheners aus demagogischem Geschwätz, strategischen Kannegießereien, sportlicher Fachsimpelei und Zwiebelpreisen. Von Goethe stammt der bekannte Ausspruch, das Romantische sei das Kranke, das Klassische das Gesunde. Ohne auf die Richtigkeit dieser These einzugehen, könnte man vielleicht sagen, die Griechen waren romantisch und krank in ihrem Leben und allen seinen Äußerungen und Institutionen, klassisch und gesund aber bloß in ihrem Dichten und Denken. Sie waren dazu geradezu gezwungen. Sie hätten sich den Luxus einer romantischen Kunst und Philosophie, die ihren sofortigen Untergang bedeutet hätte, gar nicht leisten können. Überhaupt verhält sich ja, wie wir bereits vorhin angedeutet haben, die Produktion zum Leben zumeist wie das Positiv zum Negativ. Es ist kein Zufall, dass der stets kränkliche, extrem sensible und weichherzige Nietzsche das Ideal des Übermenschen aufstellte und umgekehrt der gesunde, glückliche und sehr egoistische Schopenhauer eine Philosophie des Pessimismus und der Willensverneinung lehrte. Dass ein starker Sinnenmensch wie Richard Wagner den Spiritualismus predigte und Rousseau fürs Primitive, Idyllische, Gute schwärmte. Und wer etwa das Fantasy-Jäkel nur nach seiner Kunst beurteilen wollte, würde aus Ibsen und Maeterlinck, Altenberg und George, Knopf und Klimt wohl kaum auf ein Zeitalter der Technokratie und Börsenherrschaft, des Imperialismus und Militarismus schließen. Ebenso verhält es sich mit dem griechischen Ideal der Sophrosyne, der maßvollen Weisheit, klaren Besonnenheit und beherrschten Leidenschaft. Sie sprachen so viel von ihr, weil sie sie nicht hatten. Von ihrem Geschmack hingegen, von dem sie so viel besaßen, wie alle alten und neuen Völker zusammengenommen, haben sie nie geredet. Der Sokratismus. Im Mittelpunkt der griechischen Geschichte, chronologisch und geistig, steht die geheimnisvolle Gestalt des Sokrates, der seinen Landsleuten über diese Angelegenheit einiges zu sagen hatte. Nietzsche hat bekanntlich in ihm den typischen Dekadent, ja Verbrecher, und in seiner Dialektik den Sieg des Pöbelressentiments erblickt. Und schon vor 90 Jahren hat Carlyle ohne genauere Sachkenntnisse lediglich von seinem genialen Instinkt geleitet, die Ansicht ausgesprochen, in dem ewig logisierenden Sokrates verkündige sich der Verfall des echten Griechentums. Und Alexander Moskowski hat ihn in seiner sehr amüsanten kleinen Studie »Sokrates, der Idiot« sogar als braven Trottel hingestellt, als albernen Sprachpedanten und Wortakrobaten, der an einer Art logischer Echolalie litt. Das 18. Jahrhundert hinwiederum hat aus ihm einen perorierenden Quäker gemacht, der ununterbrochen Weisheit und Edelmut ausdampfte und sogar gewagt, ihn mit Christus zu vergleichen. Andere haben ihn mit Kant in Parallele gestellt, was ebenso unsinnig ist. Denn während die Vernunftkritik die umwälzende Tat eines übermächtigen Geistes ist, der alles Bisherige verwirft, weil er alles Bisherige unter sich erblickt, bedeutet der Sokratismus gegenüber den grandiosen kosmischen Phantasien der ionischen Naturphilosophie bloß den Triumph der praktischen Alltagsverständlichkeit über den unklaren Tiefsinn. Gleichwohl lassen sich alle diese so heterogenen Auffassungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen, den Nietzsche bereits andeutete, als er sagte, man hatte nur eine Wahl, entweder zugrunde zu gehen oder absurd vernünftig zu sein. Was Sokrates versuchte, war nicht mehr und nicht weniger als die Rettung Griechenlands durch die Predigt der Vernunft und der Tugend. Zweier ganz ungriechischer Eigenschaften. Wobei er aber immer noch so weit Grieche blieb, als er den guten Geschmack hatte, seine Moraltraktate in die Form einer exquisiten Ironie zu kleiden. Dies ist der Sinn des Sokratischen, erkenne dich selbst. Erkenne, was dir fehlt, nämlich Maß und Bescheidung, Selbstzügelung und Selbstkritik, und strebe danach als deinem rettenden Gegenpol. Aber Sokrates war Athen. Athen war Griechenland und Griechenland die Welt. Daher bedeutet der Sokratismus die Selbsterkenntnis der antiken Kultur. In ihm blickt diese sich ins Auge und sie erschauert. Es ist nur zu begreiflich, dass die Griechen diesen Spiegel zerbrachen, weil sie ihn nicht ertrugen. Der Gipsgrieche. Gleich dem Sokratismus war auch die griechische Kunst, der in besonderem Maße nachgerühmt wird, dass sie ein Bild der ruhevollen Klarheit und edlen Selbstläuterung darstelle, ein Kontrastphänomen, ob schon lange nicht in dem Grade, wie wir es uns vorzustellen lieben. Das ganze Dunstbild von der griechischen Klassizität wäre vermutlich niemals entstanden, wenn man von allem Anfang an von der Polychromie gewusst hätte. Als man sie aber endlich entdeckte, hatten die vermeintlich farblosen Tempel und Statuen, die man jahrhundertelang begeistert kopiert hatte, sich schon so im modernen Vorstellungsleben eingenistet, dass wir, obgleich wir jetzt von der Bemalung wissen, doch nicht von ihr wissen. Weil noch heute in jeder größeren Stadt Dutzende von Monumenten und öffentlichen Gebäuden, die der irrigen Annahme der antiken Achromie ihr Dasein verdanken, die neue Erkenntnis durch den täglichen Augenschein widerlegen. Diese Befangenheit in ebenso unrichtigen wie unnatürlichen Anschauungen geht sogar so weit, dass man die weiße Plastik, die sich doch nur von einer mangelhaften Kenntnis der griechischen Kunst herleitet, gegen die wirkliche Plastik der Griechen ausspielte und diese wegen ihrer Polychromie entschuldigen zu müssen glaubte. So sagt zum Beispiel Friedrich Theodor Fischer in seiner Ästhetik, einem bis heute unübertroffenen Fundamentalwerk von gigantischen Ausmaßen und unerschöpflichem Inhalt, jede Zutat von Farbe zu der Nachbildung der festen Form, welche sich nicht mit gewissen Andeutungen begnügt, ist durch den reinen Begriff der Bildnerkunst an sich ausgeschlossen. Hat nun eine Kunst, die im Übrigen hochstand, vollständig, das heißt mit Durchführung aller Farbenverhältnisse, wie sie der lebendige Körper zeigt, ihre Bildwerke bemalt, so muss diese seine Erklärung in besonderen kunstgeschichtlichen Verhältnissen finden. Zitat Ende. Bei den Griechen habe die polychrome Behandlung den Spielraum überschritten, der durch die Zulassung gewisser Andeutungen offen gelassen sei. Wir können selbst angesichts der einzig reinen Begabung des griechischen Auges für die Erfassung der festen Form als solcher und der herrlichen Vollendung der Kunst, die auf dieses Auge sich gründete, dieses Urteil nicht opfern. Wir suchen einen anderen Ausweg, die Vergleichung mit dem griechischen Drama. Die Dichtung und die reine Mimik war hier mit Musik, Gesang, Tanz in einer Weise vermählt, welche uns unmöglich als Muster dienen kann. Die großen Tragiker bleiben uns gleich groß, obwohl wir sie darin, dass sie im Sinne dieser Kunstverbindung dichteten, nimmermehr nachahmen können. Und wie wir von Aeschylus und Sophokles das Bleibende, rein dichterisch Schöne, ohne das Rezitativ und den Gesang und marschartigen Tanz des Chors genießen und unserer Poesie aneignen, so streifen wir den Werken der großen Bildhauer die Farbe ab, die ihnen als vergänglichen, nur in einem besonderen Moment der Kunstgeschichte begründeten Anflug, ohne dies die Luft und der Regen ebenso abgestreift hat wie dem griechischen Tempel. Zitat Ende. Ganz abgesehen von der sonderbaren Deduktion, dass die Farbe ein vergänglicher Bestandteil der griechischen Plastik gewesen sei, weil Luft und Regen imstande waren, sie ihr abzustreifen, enthält diese Darlegung auch sonst eine sehr instruktive Selbstcharakteristik der verhängnisvollen Verunstaltung und Verfälschung, Blutabzapfung und Verlangweilung, die der Klassizismus an der griechischen Kunst vorgenommen hat. Er hatte in der Tat die Farbe abgestreift. Und zwar auch der Dichtung, von der man, da man den allein übrig gebliebenen Gesangtext unzulässigerweise als etwas Selbstständiges auffasste und behandelte, ebenfalls nur einen blassen, leblosen Marmorrest in der Hand behielt. Die Griechen waren aber eben weit entfernt von der modernen Barbarei, Holz und Stein unbemalt zu lassen. Sie haben aus einer sehr natürlichen und sehr künstlerischen Empfindung heraus alles bunt angetüncht, was ihnen unter die Hände kam. Und unsere weiße Plastik und Architektur wäre ihnen wie eine Kunst für Farbenblinde vorgekommen. Selbstverständlich haben sie auch die Augen sorgfältig aufgepinselt und noch lieber durch eingesetzte Edelsteine, Kristalle und dergleichen wiedergegeben. Und wie weit man in der völlig kritiklosen Nachahmung der griechischen Denkmäler ging, zeigt die groteske Tatsache, dass man, weil auch hiervon die Spuren sich nicht sogleich finden, die bizarre Sitte annahm, das Organ des höchsten seelischen Ausdrucks überhaupt wegzulassen. Der griechische Kopf mit der bleichen Gipswange, ohne Augenstern, ohne Blick in die Welt, ist das sprechendste Symbol des neudeutschen Humanismus. Die griechische Plastik. Eine solche antike Statue muss einen ganz prachtvollen Eindruck gemacht haben. Der Marmor wurde zunächst mit einer rosigen oder braunen Beize aus Öl und Wachs eingerieben, wodurch er einen warmen, lebendigen Fleischton erhielt. Der Vorwurf der Kunsthistoriker, dass man dadurch das herrliche Material verdorben habe, verdient wenig Beachtung. Die Griechen wussten, was sie an ihrem Marmor hatten und haben ihn durch diese Behandlung sicher nur gehoben. In diesen Fragen wird man sich wohl auf sie verlassen dürfen. Die Lippen wurden rot, die Haare schwarz, gelb oder auch durch Metallzusatz goldblond gefärbt. Das Gewand wurde entweder weiß gelassen, wobei aber mindestens die Säume farbig waren oder ebenfalls koloriert, die Innenseite und die Außenseite in verschiedenen Tinten. Die Helme und Helmklappen, Waffen und Schilde, Schmuckstücke und Sandalen waren aus Metall, mit Vorliebe vergoldet. Der Maler war nicht immer dieselbe Person wie der Bildhauer. Für die Statuen des Praxiteles zum Beispiel wird Nikias genannt, der eine fast ebenso große Berühmtheit war wie jener. Auch die Werke der Gold-Elfenbeintechnik, wie der untergegangene Zeus des Phidias, eine Kolossalstatue im Tempel von Olympia, waren ungeheuer bunt. Der Kern bestand aus Holz, Die Elfenbeinmasse wurde durch virtuose Behandlung so dünn und elastisch gemacht, dass sie fast wie ein Lacküberzug wirkend sich der Unterlage eng anschmiegte. Sie näherte sich schon durch ihre natürliche Farbe dem Inkarnat und wurde vielleicht ebenfalls noch leicht imprägniert. Die Gewänder und Insignien waren aus reich bemaltem Goldblech, Haar und Bart aus verschieden getöntem Gold, die Augen aus glänzenden Juwelen. An den Tempeln waren die Figuren der Friese und der Giebelfelder reizend koloriert wie Zinnsoldaten auf einem Grund von leuchtendem Blau oder Rot. Die Tropfen und ähnliches Beiwerk vergoldet. Die Wülste der Säulen und die Traufrinnen der Dächer mehrfarbig ornamentiert, etwa in der Art unserer heutigen Emailmalerei. Auf dem Hekatompedon, dem alten, aus porösem Kalkstein erbauten Athenertempel der Akropolis, der 480 von den Persern zerstört wurde und erst in den 80er Jahren als sogenannter Perserschutt wieder ans Licht kam, hatten die Männer sogar noch grellblaue Haare und Bärte, grasgrüne Augen und rote Körper. Das stets bemalte Relief aber galt im Altertum zu allen Zeiten überhaupt nur für eine Abart des Gemäldes. Im Angesicht einer grellen Sonne, eines knallblauen Himmels, zinnoberroter Berge, schwefelgelber Felsen, giftgrüner Bäume und eines in 100 wechselnden Nuancen funkelnden Meeres waren die Griechen ja schon von vornherein darauf angelegt, eines der farbenfreudigsten, ja farbentrunkensten Völker zu werden. Auch ihre poetische und philosophische Fantasie lebte stets in einer Atmosphäre des reichen und starken Kolorits. Und in ihrem Kostüm lebten sie ebenfalls voyante, laut kontrastierende Farben, purpurviolett und himmelblau, safrangelb und scharlachrot. Selbst das glänzende Weiß hatte bei ihnen den Charakter einer Farbe. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Doris Grossi. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 28. April 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.